الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقلة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه اهتدى بهديه واختفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، das ist ich glaube der 43. wenn ich mich nicht irre, der 43. Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind gerade beim 9. Hadith an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Also von Abu Huraira radiallahu anhu, er sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, was ich euch verboten habe, so meidet es. Und was ich euch befohlen habe, so tut davon, was ihr könnt, denn diejenigen, die vor euch leben, hat ins Verdorben gestürzt, dass viele Fragen, ihr viel fragen und ihr streiten bei ihren Propheten oder über ihre Propheten, überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab sagt weiter, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht entschuldigt oder hat keine eine Erleichterung gemacht in den Fragen, außer für die wüsten Araber und dergleichen von den Leuten, die zu ihm kommen, yani von außerhalb der Medina, damit er ihre Herzen damit gewinnt. Was aber die Muhajirin und Ansar, welche in Medina wohnten, in deren Herzen der Iman feststand, so wurde ihnen verboten zu fragen. Wie in Sahih Muslim von An-Nawas ibn Sam'an, er sagte, ich wohnte oder lebte mit dem Propheten oder mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in Medina ein Jahr. Ich wohnte oder lebte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Jahr. Nichts hinderte mich davon, wegzugehen, yani auszuwandern von Medina, wegzugehen, außer das Fragen. Wenn einer ausgewandert ist, hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mehr. Wenn einer von uns ausgewandert war, dann hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts mehr gefragt. Darin auch, also Sahih Muslim, von Anas radiallahu anhu, er sagte, uns wurde verboten, dass wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam über etwas fragen. So hatte es uns gefallen, oder waren es uns recht, ja, es hat uns gefallen, wenn einer gekommen ist von den Leuten der Wüste, der Verstand hat, der, damit er ihn fragt, und so hat er ihm dann gefragt, und wir hören zu. Yani, sie konnten nicht mehr fragen, und sie, ohne ihnen wurde verboten zu fragen, so haben sie immer, es hat sie immer gefreut, wenn jemand gekommen ist, von außerhalb der Medina, der dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, und sie konnten zuhören. Und in Musnad von Abi Umama, radiallahu anhu, er sagte, Allah Azza wa Jal hatte hinabgesandt, o ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Sachen, die, wenn sie euch offengelegt werden, dann werden sie euch leid tun. Er sagte, so verabscheuten wir viel von das Fragen zu ihm, yani zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir meideten dies, als Allah Azza wa Jal auf seinen Propheten das hinabgesandet hat. Er sagte, dann kam ein Arabi, ein Wüstenaraber, Dann haben wir ihn, ja, etwas zum Anziehen gegeben und sagten dann zu ihm, frag den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Okay, und er erwähnte dann ein Hadith. Und dem Musnad Abi Ya'la von Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, er sagte, es kam das Jahr über mich, ich will den Propheten oder den Gesandten nach sallallahu alaihi wasallam etwas fragen. Jedoch fürchtete ich ihn. Ja, er hat Respekt vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben uns gewünscht, dass die Araber kommen, dass die Wüstenaraber kommen, ja, damit sie den Gesandten Allah statt uns fragen. Und dem Musnad al-Bazar von Ibn Abbas radiallahu anhuma, er sagte, ich sage kein Volk besser als die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie fragten ihn nicht außer zwölf Abhandlungen oder Themen, yani. Alle, die im Koran sind. Okay? Sie fragten ihn nur 12 Sachen, ja, welche alle im Koran sind. Allah azawajal sagt, ja, sie fragen dich über Al-Khamr wal-Maisir, Surat Al-Baqarah. Sie fragen dich über Alkohol und Glücksspiele. Sie fragen dich über Shahr al-Haram, das geschützte Monat. Sie fragen dich über die Waisen und so weiter. Denn überall, wo im Koran kommt, sie fragen dich, und das sind 12 Stellen im Koran, das waren die Fragen, die die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt haben. Und erwähnte dann die restlichen Versen. Und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam fragten ihn manchmal über den Urteil von Ereignissen, bevor sie stattfinden. Jedoch, um danach zu handeln, wenn sie stattfinden. Wie sie zu ihm sagten, ja, wenn wir werden auf dem Feind morgen zutreffen, ja, und wir haben keine Messern. So sollen wir mit bestimmten Holz oder mit der Kassabzirne Zucker Rohr schlachten. Aha. Und sie fragten ihn über die Anführer, ja, über die er berichtet hat, die nach ihm kommen werden, und über die Gehorsamkeit zu ihnen und die Bekämpfung von ihnen, wenn sie tyrannisch werden, yani. Und Hudhaifa radiallahu anhu fragte ihn über Al-Fitan. Ja, und was er dann tun soll, wenn sie geschehen. So, mit diesem Hadith, nämlich die Aussage von ihm, sallallahu alaihi wasallam, lasst mich, solange ich euch gelassen habe, denn diejenigen, die vor euch waren, sind ins Verdorben gegangen durch ihr viel Fragen und ihr Streiten über oder bei ihren Propheten, weist auf die Verabscheuung das Fragen und die Tadelung davon, ja, dass es verabscheut ist. Jedoch, manche Menschen behaupten, dass dies speziell, ja, nur speziell für die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil man damals befürchtet hat, dass etwas verboten wird, was noch nicht verboten war, oder etwas verpflichtet wird, wozu man nicht imstande ist oder schwer ist, es durchzuführen. Und dies ist, yani, davor ist man geschützt nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, das kann nicht mehr passieren, dass ein Urteil nach seinem Tod geändert wird. Von Allah azawajal. Jedoch, sagt Ibn Rajab, jedoch, das ist nicht alleine der Grund oder die Ursache für die Verabscheuung des Fragens. Vielmehr hat es einen anderen Grund. Und das ist das, worauf Ibn Abbas in seinem Sprechen und in seiner Aussage hingewiesen hat, die wir erwähnt haben, mit seiner Aussage, jedoch wartet. Ja, mit seiner Aussage, jedoch wartet, wenn der Koran hinabgesandet wird, bis der Koran hinabgesandet wird. Denn ihr fragt nach nichts außer dass ihr seine Erklärung findet. Und die Bedeutung davon ist, dass alles, was die Muslime benötigen, ihren Dien, muss unbedingt von Allah Azza wa Jal in seinem edlen Buch erklärt worden. Es muss in seinem Buch erklärt worden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam verkündet das dann von Allah Azza wa Jal. So gibt es keine Notwendigkeit nach dem, dass er für jemanden das erfragt. Denn Allah Azza wa Jal weiß am besten über die Interessen und Nutzen seiner Diener. Er weiß besser als sie über ihre Interessen und Nutzen. So, worin ihre Rechtleitung und ihr Nutzen war, so hat Allah Azza wa Jal unbedingt das ihnen aufgezeigt. Ohne dass sie fragen. So wie Allah Azza wa Jal sagt, يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّ. Allah Azza wa Jal zeigt euch auf, damit ihr nicht in die Irre geht. So den Nisa, Vers 176. Und deswegen gibt es keine Notwendigkeit mehr, nach etwas zu fragen, vor allem bevor es geschieht und bevor man es benötigt. Vielmehr ist die Notwendigkeit oder braucht man das, was wichtig ist und was man braucht, ist, dass man das versteht, was Allah und sein Gesandter verkündet haben, und dann dies zu folgen und danach zu handeln. Yani, Ibn Rajab rahimahullah sagt, die Leute, die sagen, dass viel Fragen nur in der Zeit des Propheten verboten war, weil damals konnte ein Urteil, etwas, was noch nicht haram war, verboten werden, und etwas, was verpflichtet werden, wozu man dann nicht, was schwer ist. Ja, die Leute, die sagen, dass es nur auf diese Zeit beschränkt war, Ibn Rajab antwortet darauf, er sagt, nein, vielmehr, man sollte nicht fragen, warum, weil alles, wozu der Mensch, was der Mensch benötigt, findet er im Koran und Sunna. Okay, und Allah Azza wa Jal weiß besser, was für die Menschen geeignet ist, als sie. Vielmehr benötigt man, dass man das versteht, was Allah Azza wa Jal und sein Gesandter gesagt haben, und dass man das folgt und danach handelt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde die Fragen gefragt, so wies er immer auf den Koran, wie Omar rahimahullah über Al-Kalala gefragt hat. Al-Kalala, muss man die Übersetzung raussuchen. Kalala ist die Verwandtschaft, ja? Die Erbschaft für die Verwandtschaft. Vor allem, ja? Ich muss sagen, ja. Als Omar radiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam über Al-Kalala fragte, wie sind der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Vers im Koran dafür? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wies in diesem Hadith darauf, dass man sich damit beschäftigen soll, in diesem Hadith wies er darauf, dass man sich damit beschäftigen soll, das, was er befiehlt, umzusetzen, und dass man seinen Verbot meidet, und damit man sich nicht mit den Fragen beschäftigt. So sagt er, wenn ich euch was verboten habe, so meidet es. Und wenn ich euch was befohlen habe, so begeht oder tut davon oder macht davon, was ihr könnt oder so viel ihr könnt. So, das, was über den Muslim verpflichtet ist, dass er sich darum kümmert, und dass er darauf achtet, ist, dass er danach sucht, dass er nach dem sucht, womit der Allah und sein Gesandter gekommen ist, oder was von Allah und sein Gesandter gekommen ist, und dann strengt er sich an, dies zu verstehen und seine Bedeutung zu verinnerlichen, und dann beschäftigt er sich damit, dies daran zu glauben, wenn das von den theoretischen Sachen ist, und wenn es von den Amalia, handelnden Sachen ist, von den Taten, die Befehle, die Taten sind, dann tut er alles, was er kann, in der Anstrengung, um das zu tun, was er kann von den Befehlen und das zu meiden, was ihm verboten wurde. Und seine ganze Mühe soll sich komplett darin stattfinden. All seine Bemühungen sollen nur darin sein und nicht in irgendwas anderes. Und so war der Zustand der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Tabi'in, die ihnen folgten in Rechtschaffenheit, so war ihr Zustand in der Streben nach dem nützlichen Wissen von Koran und Sunna. Wenn aber die Mühe des Zuhörenden nur darin besteht, nur darin besteht beim Hören des Befehls und Verbots, dass er Sachen annimmt, dass er Sachen annimmt und fragt nach Sachen und annimmt und Sachen annimmt, die vielleicht geschehen und vielleicht nicht geschehen werden, so ist das von dem, was unter dem Verbot fällt. Okay? Und das hindert dich daran, dass du dem Befehl folgst. Und das sieht man auch sehr oft, bei vielen Leuten. Du fragst ihm eine Sache, man sagt ihm ein Befehl von Koran und Sunna, und dann tut er Annahmen. Da tut er die ganze Zeit etwas annehmen und sagt, ja, aber wenn das und das passiert, und wenn das und das passiert, und was ist dann, wenn das und das sagt? Diese Sachen, diese Annahmen von ihm könnten passieren, könnten aber auch nicht passieren. Und das hindert sie ihn, das beschäftigt ihn, und hindert ihn daran, dass er den Befehl von Allah und sein Gesandter durchführt. Und ein Mann fragte Ibn Umar, über das Greifen von Al-Hajar al-Aswad, vom schwarzen Stein im Kaaba. So sagte er ihm, ich sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn angreifen und ihn küssen. Dann sagte zu ihm ein Mann, was ist denn, wenn jemand, mich dazu, davon wegdrängt, oder wenn es ja zu viele Leute mich dazu bedrängt und so, dabei bedrängt. Dann sagt er ihm, tu es. Wenn jemand, dann mach es ja nicht. Mach einfach das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, und wenn du dazu imstande bist. Dann sagt er, was ist dann von der rechten Seite? Von der Kaaba. Er sagt, ich sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn angreifen und ihn küssen. Überliefert von At-Tirmidhi und Ibn Umar, was Ibn Umar meint, sagt, es soll dich nicht schaden, es soll dir keine Sorge, du sollst keine Sorge haben, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Okay? Und es ist nicht nötig, dass du annimmst, dass du dazu nicht imstande bist oder dass es schwierig für dich bist, bevor es passiert. Denn dies lässt deine Entschlossenheit schwächer werden, die Entschlossenheit, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen, schwächer werden. So ist At-Tafaqquh fi d-Din, das Erlernen der Religion und das Fragen über das Wissen nur gelobt, wenn es für das Umsetzen ist. Und nicht einfach für Angeberei und Diskussion. Und es wurde von Ali radiallahu anhu überliefert, dass er Fitnen erwähnt hat und berichtet hat, die am Ende der Zeit stattfinden werden. Dann sagte er ihm, Omar, wann ist dies, ja Ali, wann ist dies, wann geschieht dies? Dann sagte er, wenn man lernt für etwas anderes, für etwas anderes als die Religion, und wenn man lernt für etwas anderes als die Umsetzung, Ha? Und wenn man nach der Dunya strebt und nicht nach der Akhira. Okay. Von Ibn Mas'ud, dass er sagte, Kaifa bikum, idha labistum fitnatan yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir قالوا ومتى ذلك؟ قال إذا قلت أمانا إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. Ha? يعني er sagt, was ist denn, wenn auf euch eine Fitne, was ist mit euch, wenn auf euch eine Fitne zukommt, ha? Indem, yani jeder schwach wird oder indem jeder, der Kleine und der Ältere, schwach wird. Und die dann als Sunna, als Gewohnheit dann wird. Yani. Wenn du dann da in dieser Zeit verbietest, dann sagt man dies, das ist Verabscheid, das ist was Schlechtes, was du da machst. Sie sagt nun, wann ist das? Er sagt, wenn die Vertrauenswürdigen von euch wenige werden, und die Anführer von euch viele werden und die Fuqaha, yani die richtiges Verständnis haben, ja, wenige werden und diejenigen, die Koran lesen, ja, die Koran lesen, viel werden, ja, und wenn man erlernt für etwas anderes als die Religion und wenn man nach der Dunya strebt und nicht nach der Akhira. Oder wenn man nach der Dunya strebt mit den Taten der Akhira. Okay? Dies überlieferte Abdel-Razzaq in seinem Buch. Und für diese Bedeutung haben viele der Sahaba und Tabi'in das Fragen über die Ereignisse, bevor sie geschehen, verabscheut. Und sie haben darauf nicht geantwortet. Amr ibn Marra sagte, oder Amr ibn Murra sagte, Omar ging zu den Menschen eines Tages raus. So sagte, ich mag es nicht von euch, dass ihr uns fragt über das, was noch nicht geschieht, was noch nicht geschehen ist. Ja? Denn was geschehen ist, haben wir mit das, was geschehen ist, haben wir genug Beschäftigung. Und von Ibn Omar, radiallahu anhuma, dass er sagte, fragt nicht über das, was noch nicht geschehen ist, denn ich hörte Omar, dass Omar den Fragenden über den, was noch nicht geschehen ist, verflucht hat. Ich hörte, dass Omar, derjenige, der fragt über das, was noch nicht geschehen ist, verflucht hat. Und Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, wenn er gefragt wurde über die eine Sache, sagte, das war so. Wenn sie dann sagen, nein, nein, entschuldige, Zayd ibn Thabit, wenn er gefragt wurde über eine Sache, hat er gesagt, hat er geantwortet, ist das schon geschehen? Dann sagen sie nein. Dann sagt er, dann lasst es, bis es geschieht. Und Masruch sagte, ich fragte Ubay ibn Ka'b über eine Sache. Dann fragte er mir, ist das schon geschehen? Ich sagte nein. Dann sagte er, Ajimna, yani, lass uns in Ruhe damit, bis es geschieht. So, wenn es dann geschieht, strengen wir uns an, machen wir eine Ijtihad, und geben dir unsere Meinung, yani, die richtige Aussage. Und der Schawabi sagte, Ammar wurde über eine Sache gefragt, so sagte er, ist das schon geschehen? Sie sagten nein. Er sagte, lasst uns dann, bis es geschieht. Wenn es dann geschieht, erklären wir es euch. Okay? Und von As-Salt ibn Rashid sagte, ich fragte Tawus über eine Sache, so hat er mich getadelt oder yani, sehr stark yani, das verbietet. Und sagte, ist das schon geschehen? Ja, er hat mit ihm geschimpft, so auf die Art. Ich sagte, ja. Er sagte, bei Allah. Ich sagte, bei Allah. Ja, er schwört, ja, ne? Bei Allah ist es geschehen. Er sagt, ja, bei Allah ist es geschehen. Er sagte, unsere Gefährten berichteten uns von Ma'ad ibn Jabal, dass er sagte, oh ihr Menschen, eilt nicht mitten mit der Heimsuchung, bevor es hinabgesandet wird. Ja, ne? Seid nicht voreilig. Damit dann wird ihr von da und von da vernichtet oder zerstört. Denn wenn ihr voreilig seid mit der Heimsuchung, bevor es hinabgesandt wird, dann geht sie nicht von den Muslimen weg. Oder gibt es kein, dann gibt es einen oder jemanden von den Muslimen, der, wenn er, entschuldige, wenn ihr nicht voreilig seid mit der Heimsuchung, bevor sie hinabgesandt wird, dann gibt es dann jemanden von den Muslimen oder gibt es dann unter den Muslimen welche, der, wenn er dann gefragt wird, dann ist er vortrefflich und wenn er sagt, ist er erfolgreich. Okay? Und dies überlieferte Abu Dawud in Kitab al-Marasil, marfu'an von Tariq ibn Ajlan, von Tawus, von Muaz, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, seid nicht voreilig mit der Heimsuchung, bevor sie hinabgesandt wird. Denn wenn ihr das nicht tut, dann wird es von den Muslimen, dann wird es unbedingt jemanden von den Muslimen geben, der, wenn er was sagt, ist er vortrefflich oder erfolgreich. Und wenn ihr voreilig seid, dann gehen euch die Wege von hier und von hier, ja, nee, dann gibt es sehr viele zerstreute Wege von euch, ja, nee, geht ihr in die Irre von hier und von hier. Und der Hajjaj ibn Manhal, oder Minhal, überlieferte, er sagte, Jurayr ibn Hazim erzählte uns, dass er sagte, ich hörte Zubayr ibn Sa'id, ein Mann von Bani Hashim, sagen, ich hörte unsere Schiuch erzählen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, und dann erwähnte er diesen Hadith mit seiner Bedeutung. Und es wird überliefert von Hadith von Thauban von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, es werden Leute von meiner Umma geben, die ihre Fuqaha in die Fehler machen lassen mit den schweren Fragen. Die sind die schlechtesten oder boshaftesten meiner Umma. Und Al-Hasan sagte, die schlechtesten oder boshaftesten der Diener Allahs sind diejenigen, die die schlechtesten oder boshaftesten Fragen stellen oder folgen, damit sie mit der sie Allahs Diener verblenden. Und Al-Auza'i sagte, wenn Allah wenn Allah seinen Diener der Segen des Wissens entziehen will oder fernhalten will, dann lässt er über seine Zunge die schwersten Fragen gestellt werden. Denn ich sah sie, die am wenigsten von den Menschen wissend, denn ich sah sie am wenigsten von den Menschen wissen, ja, jemand, der viel fragt. Und Ibn Wahb sagte von Malik, ich lebte in dieser Stadt und sie hassen es. Ich hasse ja in Medina. Und sie hassen es, dass viele fragen und sie hassen das, dass sie hassten das, dass viele fragen, in dem die Menschen heute sind. Okay? Und er sagte auch, ich hörte Malik, dass viel Sprechen und viele Fatwa tadeln. Okay? Und dann sagte er spricht, als wäre er ein Kamel ist, der irgendwas hat, ja, nee. Okay? Und er sagte, ich hörte Malik hassend, er hasste es, zu antworten in vielen, bei vielen Fragen. Und er sagte, Allah, also er sagte, und sie fragen dich über die Seele, so sprich, die Seele ist die Angelegenheit meines Herrn. So, das war Vers 85. So kam darin keine Antwort. Ja, er sagt, Allah Azzajal hat auch bei vielen Sachen nicht geantwortet. So muss man auch nicht jede Frage beantworten. Und Malik hasste es zu diskutieren über die Sunna. Al-Haytham ibn Jamil sagte, ich sagte zu Malik, ja, aber Abdullah, der Mann, der Wissen über die Sunna oder Sunnan ist, diskutiert er darüber? Er sagte nein. Jedoch verkündet er mit der Sunna. So, wenn von ihm angenommen wird, dann gut, ansonsten schweigt er. Und Ishaq ibn Isa sagte, Malik sagte, oder hatte gesagt, dass das Angeben, ja, ein Angeberer, und Diskutieren im Wissen lässt das Licht des Wissens von dem Herzen des einen vergehen. Und Ibn Wahab sagte, ich hörte Malik sagen, das Angeben oder die Angeberei im Wissen lässt das Herz verhärten und lässt den Hass vorkommen. Und Abu Shuraihil Iskandarani war eines Tages in seiner Sitzung, wo er immer gesessen ist, so wurde viele Fragen gestellt. Da sagte er, eure Herzen sind heute verschmutzt. So steht von mir auf. Steht mit mir auf zu Abi Humayd Khalid Mohammed, damit ihr eure Herzen reinigt, und ja, davon wegkommt, denn dies lässt die Ibadah erneuern und lässt der Zuhd, erben. Und bringt die Freundschaft. Ja, ne, wenn man nicht viel fragt und sich mit der Ibadah beschäftigt. Und fragt nicht so viel, außer was hinabgesandet wurde. Denn das lässt das Herz verhärten und vererbt die Feindschaft. Und Al-Maimune sagte, ich hörte Abu Abdullah, ja, er meint Ahmed ibn Hanbal, fragen über eine Sache. Dass er gefragt wird über eine Sache. So sagte er, ist diese Sache schon passiert? Wurdet ihr damit schon heimgesucht? Okay. Und so weiter von den Aussagen der Salaf, dass sie das Vielfragen, verabscheut haben. Okay. Wir hören hier inshallah auf. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير